Erster im siebten Jahr war Yoyada mutig. Er nahm 5 Anführer als Helfer. Ihre Namen waren Asaya, Ismail, Asayahu, Masiya und Elisafet. Zweiter, sie gingen durch Juda. Sie holten Leviten aus allen Städten. Sie holten auch wichtige Männer aus Israel. Dann kamen sie alle nach Jerusalem. Dritter, alle Leute machten im Tempel einen Vertrag mit dem König. Jojada sagte, der Königssohn soll König sein. Gott hat das den Nachkommen Davids versprochen. Vierter, ihr sollt das tun, 1/3 von euch sind Priester und Leviten. Sie haben am Sabbat frei. Sie sollen als Torwächter am Tempel arbeiten. Fünfter, 1/3 soll den Palast des Königs bewachen. 1/3 soll das Jesu-Tor bewachen. Alle anderen Leute sollen die Vorhöfe vom Tempel Gottes bewachen. Sechster, niemand darf in den Tempel Gottes gehen. Nur Priester und Leviten, die arbeiten, dürfen hinein. Sie sind besonders für Gott. Alle anderen Leute müssen die Regeln Gottes befolgen. Siebter, die Leviten sollen um den König stehen. Jeder soll seine Waffen tragen. Wer in den Tempel geht, wird getötet. Ihr sollt immer beim König sein, wenn er kommt und geht. Achter, die Leviten machten es genau so, wie Jojada sagte. Jeder nahm seine Gruppe mit. Das waren die, die am Sabbat frei hatten. Und auch die, die am Sabbat anfingen zu arbeiten. Jojada schickte die Gruppen nicht nach Hause. Neunter, Jojada gab den Anführern von 100 Mann Waffen. Das waren Speere und Schilde. Diese Waffen gehörten König David. Sie waren im Tempel Gottes. Zehnter, dann stellte er alle Leute auf. Jeder hatte einen Speer in der Hand. Sie standen um den König herum. Sie standen von der Südseite des Tempels bis zur Nordseite. Elfter, sie brachten den Königssohn heraus. Sie gaben ihm die Krone und das Gesetz. Sie machten ihn zum König. Jojada und seine Söhne salbten ihn. Sie riefen, lang lebe der König. Zwölfter, Athalia hörte den Lärm der Leute. Sie hörte, wie sie dem König zujubelten. Dann ging sie zu den Leuten in den Tempel Gottes. 13. Sie sah den König am Eingang stehen. Anführer und Trompeter waren beim König. Alle Leute waren fröhlich und bliesen Trompeten. Sänger machten Musik. Athalia zerriss ihre Kleider und rief, Verrat! Verrat! 14. Jojada rief die Anführer und Heerführer. Er sagte, bringt Athalia hinaus. Wer ihr folgt, soll getötet werden. Jojada hatte gesagt, tötet sie nicht im Tempel Gottes. 15. Sie nahmen Athalia fest. Sie brachten sie zum Rostor. Das war am Palast des Königs. Dort töteten sie Athalia. 16. Jojada machte einen Vertrag mit dem Volk und dem König. Sie versprachen, ein Volk für Gott zu sein. 17. Alle Leute gingen zum Tempel des Baal. Sie rissen ihn ab. Sie zerstörten die Altäre und Götzenbilder. Sie töteten Matan, den Priester des Baal, vor den Altären. 18. Jojada setzte Wachen für den Tempel Gottes ein. Das waren levitische Priester. König David hatte sie für den Dienst eingeteilt. Sie sollten Gott Opfer bringen. Das war nach den Regeln von Moses und David. Sie sollten dabei singen und jubeln. 19. Er stellte Torwächter an die Tore des Tempels Gottes. So konnte niemand hineingehen, der unrein war. 20. Jojada nahm die Anführer und wichtigen Männer. Er nahm auch alle Leute des Landes. Sie führten den König aus dem Tempel Gottes. Sie gingen durch das obere Tor zum Palast des Königs. Dort setzten sie den König auf den Thron. 21. Alle Leute im Land waren fröhlich. Die Stadt war ruhig. Athalia wurde mit dem Schwert getötet.